Ich bin Lars von Speck und ich spiele die Blockflöte. Willkommen bei Wir hören Stimmen. Heute wird es um einen Musikpodcast gehen, der bisher frei von Blockflöten ist. Es geht um die Sessions von Meo Mespotain. Dort trifft sich Meo mit Bands oder Künstlern, die Musik machen, und interviewt die. Zum Beispiel die Band El Straffo. Ich würde schon sagen, wir gehen so eher in die Doom-Richtung oder probieren so ein bisschen Stoner-Doom zu machen. Mhm. Mexikanisch. Halt, auf Mexikanisch halt. Ja, Mexikanisch. Und haben wir natürlich auch noch viele andere Einflüsse. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass wir auch ein bisschen in die Grunge-Richtung teilweise gehen. Also es ist auf jeden Fall halt dieses melodiöse, schöne Zeug. Eher so in die Mainstream-Grunge-Richtung, so Nirvana, oder doch eher so in die Alternative, so Soundgarden, Alice in Chains? Ich würde eher so in den Alternative-Stil denken. Das ist halt schwer zu sagen. Ja, muss man halt hören, kann jeder für sich selber entscheiden. Das sind meistens Bands, die niemand kennt, beziehungsweise wahrscheinlich nur die Szenen in den Städten, in denen diese Bands aktiv sind. Es sind meistens Bands ohne Plattenvertrag, und dementsprechend schwierig wäre es normalerweise, an Musik zu kommen. Aber hier kommt das Alleinstellungsmerkmal von den Sessions ins Spiel, denn Meo interviewt die nicht nur, die Künstler, sondern er nimmt auch Musik mit ihnen auf, und das klingt dann zum Beispiel so. Das war die Laura aus Episode 3, und tatsächlich ist das eine meiner Lieblingsepisoden, und die Musik, wenn euch die gefallen hat, dann, und ihr möchtet die gerne halt so auf dem MP3-Player haben und nicht unbedingt in diese Folge eingebettet, wie es denn normalerweise ist, dann habt ihr jetzt seit kurzem auch die Möglichkeit, Alben zu kaufen. Von den einzelnen Bands. Nicht von allen, aber von den meisten. Und eben direkt am Podcast. Das heißt, ihr unterstützt mit so einem Kauf nicht nur die Bands, sondern auch den Podcaster, der das ja alles abgemischt hat und so weiter. Und das finde ich ziemlich einzigartig. Diese ganze Episode am Ende hört sich dann so an wie ein Radio-Feature. Das heißt, Musikstücke und Interview-Parts wechseln sich ab, Und ja, in den Gesprächen, was wahrscheinlich für die meisten von euch am wichtigsten sein wird, geht es dann eben darum, wie die Künstler zur Musik gekommen sind, wie ja, so ein bisschen ihre Lebensgeschichte wird abgeklappert, was wahrscheinlich meistens Hand in Hand geht. Und ja, das ist manchmal ganz interessant zu hören, wie sich zum Beispiel die Bands gefunden haben. Ich weiß gar nicht, wie haben wir Richard kennengelernt? Da gab es eine ganz lustige Geschichte, die würde ich gerne an der Stelle erzählen. Ich war mit einem Schüleraustauschprogramm in Seattle, waren 3 Wochen in Amerika unterwegs. Und ich habe mit einer Freundin auf der Straße in Seattle einfach Fotos gemacht von Menschen. Und auf einmal sehe ich so eine Truppe langhaariger Hippies mit einem Skateboard und einer Gitarre auf dem Rücken. Und habe dann gefragt, ob ich von denen ein Foto machen kann. Und auf einmal quatscht jemand, der vielleicht 2 Meter groß war, ey, was wollen die denn jetzt von uns? Und ich dachte, Moment mal, also auf jeden Fall sind es Berliner, habe ich gesagt, aber da habe ich mir die Gesichter näher angeguckt und irgendwer kennst du die doch. Und da habe ich erkannt, dass das Samsara Blues Experiment ist. Also ich kannte die von meiner alten Band Innocent Civilians, da war der Schlagzeuger mal bei den Samsaras dabei. Und deshalb habe ich die alle schon mal im Internet gesehen, die Band. Und so kam es zum Treffen, ja, in Seattle auf der Straße Berliner Jungs zu treffen. Das war sehr absurd. 1, 2 Folgen sind dabei, die auf Englisch produziert worden sind. Das liegt ganz einfach daran, dass dann ja, russische oder polnische Bands interviewt worden sind, die offenbar kein Deutsch sprachen. Und naja, mit ein bisschen Englisch kommt man da aber schon relativ weit. Also wenn man da aufmerksam zuhört, dann klappt das schon. Und wenn nicht, dann lässt man diese beiden Folgen eben aus. Es gibt im Moment 10 Folgen. Der Podcast pausiert bis in den Herbst hinein. Und deswegen stelle ich den jetzt schon vor, damit ihr euch vorbereiten könnt auf den Herbst, wenn es weitergeht, indem ihr nämlich die alten Folgen alle hört. Also, wenn ihr euch für Musik interessiert, dann sind die Mespotine Sessions gerade richtig für euch. Das sind Bands, die man so wahrscheinlich nie kennenlernen würde. Und ich finde, dafür lohnt es sich schon, einfach mal so eine Stunde in eine Folge reinzuhören. Viel länger sind die auch gar nicht. Und ja, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass es in manchen Folgen einen großen Lautstärkeunterschied zwischen den Interviews und der Musik gibt. Das heißt, die Interviews sind meistens ziemlich leise, und zwar so leise, dass ich im Bus saß und nichts mehr verstanden habe von dem, obwohl mein MP3-Player auf der höchsten Lautstärkestufe war. Ja, da könnte die Lautstärke ein bisschen gleichmäßiger sein. Ansonsten ist das eigentlich eine tolle Geschichte, weil man eben nicht nur so einen Laber-Podcast hat, sondern man hat Musik und beides hängt thematisch zusammen, weil es ist ja die Musik der Interviewten. Und es ist eigentlich eine klasse Sache, die ich an dieser Stelle auch gerne weiterempfehle. Also, hört in die Mespotine Sessions. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes alles, sodass ihr dann mit einem Klick schon da auf der Seite seid und nicht rätseln müsst, wie das jetzt geschrieben wird, weil ich mir auch nicht sicher bin, ob ich das alles richtig ausgesprochen habe. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.